So wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch eingebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte.